Amma ba'd, wir waren angekommen beim Wudu und wollen nun, inshallah, hier weitermachen, aber ich möchte erst einmal die Bedingungen wiederholen. Die Bedingung hieß Schart. Genau, ja, machen wir. Die Bedingung hieß Schart. Und was waren die Bedingungen des Wudu? Was waren die Bedingungen des Wudu? Oder haben wir das gar nicht? Also weit waren wir gar nicht. Okay. طيب. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa wala. Dann machen wir weiter auf Seite 110. Schart für den Wudu. Schart ist Singular und Plural heißt Shurut. Bedingungen, Voraussetzungen. Und wie haben wir das definiert? Was ist eine Voraussetzung bzw. eine Bedingung? Gehört es zur Ibadah oder also ist es Bestandteil der Ibadah? Setzt sich die Ibadah aus den Bedingungen zusammen oder nicht? Schart ist vor der Ibadah. Genau. Schart kommt vor der Ibadah. Ist also nicht selbst Bestandteil der Ibadah, sondern ist eine Angelegenheit, eine Sache, die vor der Ibadah auftritt. Und wir unterscheiden zwischen zwei Arten von Shurut. Shartu Wujub und Shartu Sihha. Die Voraussetzungen, damit eine Ibadah zur Pflicht wird und die Voraussetzungen, damit eine Ibadah akzeptiert wird. Was ist nun der Unterschied zwischen Shart Sihha, also die Voraussetzung, dass es akzeptiert wird und richtig ist, die Ibadah, und Shart Wujub, die Voraussetzung, dass es Pflicht wird. Sagen wir mal, eine Voraussetzung beim Gebet ist die Reinheit. Wenn ich mich reinige, wird dann das Gebet zur Pflicht? Wenn ich Wudu mache, wird das Gebet zur Pflicht? Nicht. Muss nicht sein. Ich kann auch Wudu machen und dann essen gehen. Das ist egal. Und wenn die Gebetszeit eingetreten ist, ist dann das Gebet eine Pflicht? Dann wird es zur Pflicht. Das heißt, Wudu ist Shartu Sihha. Also das Gebet ist erst gültig, wenn ich Wudu habe. Und die Eintritt der Gebetszeit ist Shartu Wujub. Wenn die Gebetszeit eintritt, dann musst du beten. Wenn man reif wird, also Al-Bulugh, die Pubertät erreicht, dann wird die Ibadah zur Pflicht. Wenn jetzt zum Beispiel jemand als Kind eine Pilgerfahrt macht oder betet, ist das Gebet akzeptiert oder nicht? Wird das Gebet akzeptiert oder nicht? Es wird akzeptiert, dieses Kind wird dafür belohnt. Aber wird es zur Pflicht? Nein. Das ist der Unterschied zwischen Shart Sihha, also die Voraussetzung, dass es anerkannt wird, angenommen wird, und Shart Wujub, die Voraussetzung, dass es eine Pflicht wird. Es gibt natürlich Voraussetzungen, die sowohl Shart Sihha als auch Shart Wujub gleichzeitig sind. Kommen wir nun zu den Shurut im Wudu. Es gibt Shurut, die bei jeder Ibadah Voraussetzung sind. Welche sind das? Bei jeder Ibadah, egal ob das Wudu, ob das Salah, ob das Zakah, Al-Hajj, Al-Sawm ist. Erst einmal der Islam. Das bedeutet, was ist der Islam für eine Bedingung? Das bedeutet, nur wenn man Muslim ist, wird diese Ibadah von Allah akzeptiert. Wenn man kein Muslim ist, wird Allah Azza wa Jal diese Ibadah nicht akzeptieren. Das heißt, wenn ein Nicht-Muslim betet, wird er dafür belohnt? Nein, er wird nicht dafür belohnt. Wenn er fastet, wird er dafür belohnt? Nein, er wird nicht dafür belohnt. Wenn er Pilgerfahrt machen würde, dann würde er nicht dafür belohnt werden und so weiter und so fort. Das heißt, der Islam ist eine Voraussetzung dafür, dass man belohnt wird für die Ibadat. Das ist die erste Voraussetzung. Was ist noch eine Voraussetzung bei allen Ibadat, allen Gottesdiensten? Genau, al-aqlu, also der Verstand. Das bedeutet, wenn man nicht beim Verstand ist, bei Verstand ist, also wenn man geistig zum Beispiel krank ist, wenn man schläft, wenn man unter Narkose ist, also wenn der Verstand nicht aktiv ist, dann wird man nicht aufgefordert, etwas zu tun. Das heißt, diejenigen, die nicht beim Verstand sind, die müssen nicht beten und sie müssen nicht fasten. Denn sie können ja diese Ibadat, diese Gottesdienste gar nicht ausführen. Man muss also im Besitz seiner geistigen Kräfte sein. Was gibt es noch für eine Voraussetzung? Al-Bulugh, die Reife. Al-Bulugh, das bedeutet, das haben wir letztens gesehen, was waren nochmal die Merkmale des Bulugh, also der Reife, der Pubertät? Ihtilam, also Samenerguss, Ejakulation, der Wuchs von Scham und Achselhaaren, die Menstruation bei der Frau oder das Erreichen des 15. Lebensalters. Das sind also die Merkmale des Bulugh. Sollte eines dieser Merkmale vorhanden sein, muss man beten und fasten und alles im Islam umsetzen, was man umsetzen muss. Es gibt nun aber unterschiedliche Ansichten unter den Gelehrten. Das werden wir inshallah irgendwann mal durchnehmen, wenn wir soweit sind, und Zakat durchnehmen, die Geldabgabe, dass die Geldabgabe eine Pflicht ist, auch wenn man noch nicht vollreif ist. Das heißt, wenn ein Kind schon Millionär ist, dann müssen die Verantwortlichen, die Erziehungsberechtigten, eben die Zakat entrichten für dieses Geld, obwohl dieses Kind natürlich noch keine 15 Jahre alt ist oder noch nicht reif ist. Ja? Aber das ist eine andere Angelegenheit. Gut, was haben wir noch? Wir haben also der Islam, der Verstand, die Reife. Was haben wir noch? Die Absicht, die Niyya, dass man diese Tat, diese Ibadah für Allah subhanahu wa ta'ala ausführt und für keinen anderen. Bei der Absicht muss man zwei Sachen beabsichtigen. Zweierlei Dinge muss man beabsichtigen. Für wen man es tut und was man gerade tut. Das ist wichtig. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Salat, ein Gebet bete und ich beabsichtige nun Dhuhr zu beten, obwohl ich Dhuhr schon längst gebetet habe, ich sollte jetzt Asr beten. Dhuhr habe ich schon gebetet, ich sollte jetzt Asr beten, aber ich bin jetzt mit der Absicht in das Gebet rein, dass ich Dhuhr bete. Ich bete nur für Allah Azza wa Jal, für keinen anderen. Ist diese Absicht genug? Sie ist nicht genug. Ich muss noch einmal beten, mit der Absicht, Asr zu beten. Denn gerade habe ich zum zweiten Mal Dhuhr gebetet. Ja? Das heißt, die Absicht, müssen wir zwei Punkte beachten. Für wen mache ich das? Das darf natürlich nur Allah Azza wa Jal sein. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen, damit wir nur ihm dienen und keinem anderen. Aber zusätzlich dazu, zu diesem Tawhid, zu der Bestätigung der Einzigkeit Allahs Azza wa Jal in seinem Recht der Anbetung. Zusätzlich dazu muss der Muslim auch nochmal sich vergegenwärtigen, was möchte ich gerade tun? Faste ich gerade Ramadan oder einen freiwilligen Tag? Hole ich gerade das Fasten nach oder faste ich freiwillig einfach so? Das heißt, was mache ich? Bete ich Dhuhr oder bete ich gerade Asr? Ja? Und so weiter und so fort. Die Absicht ist also hier wichtig. Hier heißt es im Buch, es geht darum, die Absicht zu fassen, den Wudu durchzuführen. Führt jemand den Wudu durch, um sich abzukühlen oder zu waschen, so ist sein Wudu ungültig. Warum? Er macht das nicht wegen dem Wudu, sondern der will ein bisschen Abkühlung, ja, er will sich einfach mal waschen, sagt er, weißt du was, dann wasche ich mal, so wie im Wudu, aber mit welcher Absicht? Mit der Absicht eben, sich zu erholen. Allah Azza wa Jal sagte, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Nichts anderes wurde ihnen aufgetragen als das, als Allah zu dienen und ihm gegenüber aufrichtig, das heißt mit Ikhlas in der Religion zu sein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Also die Taten sind entsprechende Absicht und jeder erhält, was er beabsichtigt hat. Und das hier der springende Punkt. Jeder erhält, was er beabsichtigt hat. Hast du Dhuhr beabsichtigt, erhältst du Dhuhr. Hast du Asr beabsichtigt, erhältst du Asr. Das heißt, wenn du noch Asr beten wolltest eigentlich, aber beabsichtigt hast, Dhuhr zu beten, was gilt dann? Es gilt, du hast Dhuhr gebetet, nicht Asr. Und deswegen, und die Gelehrten haben sich jetzt nicht geeinigt, welche Absicht muss ich nun fassen beim Wudu? Denn es gibt Wudu, wie wir sehen werden, das man machen muss, wie zum Beispiel zum Beten oder zum Umrunden der Kaaba oder zum Beispiel zum Anfassen des Koran und so weiter. Das sind rituelle Reinigungen, die Pflicht sind. Die Frage lautet nun, wenn ich Wudu gemacht habe, um Al-Quran anzufassen. Ich wollte jetzt Quran lesen und ich wollte Al-Quran anfassen mit meinen Händen und ich bin unrein. Dann habe ich mir gesagt, weißt du was, dann gehst du mal Wudu machen. Also bin ich Wudu machen und dann mit der Absicht Quran zu fassen, anzufassen. So, jetzt kommt die Gebetszeit. Darf ich nun mit diesem Wudu auch noch beten oder nicht? Da sind sich die Gelehrten uneins. Da sind sich die Gelehrten uneins. Und einige haben gesagt, das Anfassen des Koran ist ja eine Absicht, dass man rein sein möchte. Implizit hat man ja damit beabsichtigt, rein zu sein. Deswegen sagt man, ist egal. Eine Absicht reicht. Die anderen wiederum sagen, nein. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Jeder bekommt das, was er beabsichtigt hat. Er hat beabsichtigt, Koran anzufassen. Also darf er Koran anfassen. Deswegen ist es ratsam, und das ist der Ratschlag an alle, wenn man Wudu macht, zu beabsichtigen, den kleineren Zustand der Unreinheit, also Al-Hadath al-Asghar, aufzuheben. Denn wenn er aufgehoben ist, darfst du alles machen. Du darfst Koran anfassen, du darfst beten, du darfst um die Kaaba pilgern, also umrunden. Dann bist du raus aus diesen Meinungsunterschieden der Gelehrten. Also wenn man Wudu macht, mit welcher Absicht mache ich Wudu? Ich mache diesen Wudu mit der Absicht, dass ich rein bin. Und wenn ich rein bin, kann ich alles machen. Und damit habe ich das Problem der Meinungsunterschiede beiseite gelassen. Das heißt, jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat, entweder als Belohnung oder als Bestrafung. Manche Gelehrte sind jedoch der Ansicht, dass die Nähe keine Voraussetzung für die Gültigkeit des Wudu ist. Sie sind der Ansicht, dass der Wudu ein Mittel für die Verrichtung des Gebets ist und kein Selbstzweck. Und das ist die Ansicht der Ahnaf. Die Hanafiya sagen, die Nähe ist keine Voraussetzung, denn du reinigst dich und das Reinigen ist an sich nicht die Ibadah, sondern die Ibadah ist was? Das Gebet. Aber die richtige Ansicht ist, dass es natürlich eine Ibadah ist, Al-Wudu, denn du wirst ja belohnt dafür. Wäre es keine Ibadah, würdest du nicht dafür belohnt werden. Und deswegen muss eine Niyyah vorhanden sein. Die richtigere Ansicht ist allerdings die der Mehrheit der Gelehrten aufgrund der vorausgegangenen Belege. Ebenso ist zu beachten, dass man beim Wudu beabsichtigen sollte, den Hadath zu entfernen, wie ich gerade erwähnt habe. Mit dieser Niyyah darf man jede Ibadah verrichten, ja? Für die Wudu Voraussetzung ist. Wo ist Wudu Voraussetzung? Zum Beispiel? Gebet? Tawaf? Koran anfassen bei einigen Gelehrten, ja? Das sind so Ibadat. Aber Fasten zum Beispiel, Ramadan, Fasten, muss ich Wudu machen? Musst du nicht. Aber beim Gebet, beim Janaza-Gebet, genau. Das bedeutet also, wenn die, wenn Al-Wudu Voraussetzung ist, dann mache ich eben Wudu mit der Absicht, meinen Zustand der Unreinheit, Hadath, aufzuheben. Mit dieser Nähe darf man jede Ibadah verrichten, für die Wudu Voraussetzung ist. Nach manchen Gelehrten darf man, wenn man mit Wudu ein freiwilliges Gebet verrichten möchte, dann kein Pflichtgebet verrichten, wie ich gerade eben gesagt habe. Wenn man den Wudu durchgeführt hat, um Koran zu lesen, darf man mit diesem Wudu kein Gebet verrichten. Wenn man allerdings beabsichtigt, ein Pflichtgebet zu verrichten, darf man alle Ibadah verrichten, die hierarchisch gesehen darunter liegen. Also das ist diese Theorie, kleiner Topf in den großen Topf. Ja? Das Pflichtgebet ist der große Topf, das freiwillige Gebet ist der kleine Topf. Habe ich Wudu gemacht für das Pflichtgebet mit der Absicht, dann darf ich also das freiwillige Gebet verrichten. Habe ich Wudu mit der Absicht vollzogen, das Freiwillige zu beten, dann versucht man, einen großen Topf in einen kleinen Topf reinzubringen. Das wird ein bisschen schwer. Wie gesagt, das Allerbeste ist tatsächlich, wenn du Wudu machst, dann mach es mit der Absicht, ich möchte diesen Zustand der Unreinheit aufheben. Punkt, aus, Ende, Schluss. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Die richtigere Ansicht ist jedoch, dass man nach dem Wudu sowohl Pflicht als auch freiwillige Gebete verrichten darf, auch wenn man den Wudu verrichtet hat, um ursprünglich den Koran anzufassen. Der Grund ist derjenige, dass wir aus der Sunna verschiedene Gebete kennen, die sich in der äußeren Form nicht unterscheiden, nur durch die Absicht des Betenden. Beispielsweise die zwei Raka'a vor dem Dhuhr-Gebet und die beiden Raka'a, die man nach dem Betreten einer Moschee verrichtet, also Tahiyyatu Al-Masjid, das Begrüßungsgebet. In Bezug auf den Wudu kennen wir aus der Sunna keine Unterscheidung. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns nie gesagt, ja, habt ihr denn Wudu für Tahiyyat al-Masjid gemacht oder für Salat al-Dhuhr? Hat er nie unterschieden. Aber wie gesagt, lieber, wenn wir verschiedene Ansichten finden, sollte man auf den richtigen Weg sein. Man sollte nicht die schwierigere Ansicht auswählen, ja, sondern man sollte die Ansicht, die authentisch ist, denn nicht immer das, was schwierig ist, ist islamisch, ganz im Gegenteil. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, yassiru wa la tu'assiru, wa bashiru wa la tunaffiru. Das bedeutet, macht es den Menschen leicht, macht es ihnen nicht schwer. Und ruft sie, beziehungsweise gibt ihnen die frohe Botschaft und droht ihnen nicht. Ja, oder lasst sie nicht also weggehen beziehungsweise beängstigt sein. Das bedeutet, diese Taktik islamisch ist, was schwieriger ist, was mehr wehtut, was brutaler ist, das ist nicht richtig. Ja? Sondern islamisch ist das, was der Beleg eben richtig belegt, wo die Argumente authentischer sind. Habe ich mehrere Ansichten der Gelehrten und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was war denn nun das Authentischere, dann kann man diesen Meinungsunterschieden aus dem Weg gehen. Ja, wie zum Beispiel hier in diesem Fall, soll man jetzt die Absicht für die einzelne Ibadah beabsichtigen oder beim Wudu oder allgemein. Es wird nicht schwieriger, wenn ich die Absicht habe, Al-Hadath aufzuheben. Wird es dadurch schwieriger? Eben nicht. Also Barakallahu fikum, das ist so ein Tipp fürs Leben. Der Grund ist derjenige, dass wir aus der Sunna verschiedene Gebete kennen, die sich in der äußeren Form nicht unterscheiden, nur durch die Absicht des Betenden, beispielsweise die zwei Raka'a vor dem Dhuhr und die beiden Raka'a, die man nach dem Betreten einer Moschee verrichtet. In Bezug auf den Wudu kennen wir aus der Sunna keinen Unterscheidung. Daraus ergibt sich, dass ein Russel war was? Die Ganzkörperwaschung. Der Mustahab ist was? Erwünscht. Genügt, auch wenn man einen Russel durchführen muss, der Wajib ist. Auch hier haben wir ein Problem. Was heißt ein Problem? Auch hier haben wir die unterschiedliche Ansicht bei den Gelehrten. Ich mache jetzt einen Russel, der freiwillig ist. Was ist zum Beispiel freiwillig? Zum Beispiel der Russel am Freitag nach einigen Gelehrten oder nach der Mehrheit der Gelehrten ist freiwillig und keine Pflicht. So. Wenn ich jetzt Yawmul Jumu'ah Russel mache, der freiwillig ist, muss ich danach noch einmal einen Russel machen wegen der Janabe? Also, man hat Janabe. Was ist Janabe? Also, al-Hadath al-Akbar, also der größere Zustand der Unreinheit. So, und jetzt macht man einen Russel mit der Absicht, sich für den Freitag vorzubereiten. Ist damit die Janabe aufgehoben oder nicht? Das ist das Gleiche wieder wie vorhin. Hier auch sagt man, hast du einen Hadath, Akbar oder Asrar, also ob das jetzt der kleinere Zustand oder der größere Zustand ist, du möchtest dich nun reinigen, dann beabsichtige eben den Zustand aufzuheben. Und dann, wie gesagt, kannst du alles machen, was du möchtest durch diese Reinigung. Daraus ergibt sich, dass ein Russel, der Mustahab ist, genügt. Auch wenn man einen Russel durchführen muss, der Wajib ist, Wajib war Pflicht. Denn in beiden Fällen wird der große Hadath beseitigt. Hieraus ergibt sich, dass ein Russel am Freitag aufgrund von Janabe ausreicht. Man muss den Freitagsrussel nicht noch einmal extra durchführen. Dasselbe gilt für die umgekehrte Reihenfolge. Doch Allah weiß am besten Bescheid. Um auf Nummer sicher zu gehen, beabsichtigt man beides. Dann kommen wir zu einem Aspekt bei der Niyya. Wenn eine Niyya eine andere beinhaltet, also wenn man zwei Absichten auf einmal hat, geht das oder geht das nicht? Fasst man beim Waschen des gesamten Körpers, also was? Beim Russel. Die Absicht, sowohl den kleinen als auch den großen Hadath zu entfernen, sind einem alle Ibadah erlaubt, die, für die man den Wudu benötigt. Das heißt, sowohl Pflichtgebete als auch freiwillige Gebete, das Anfassen des Mushaf und so weiter und so fort. Dasselbe gilt, wenn man ein ganz bestimmtes Pflichtgebet wie Wuhurgebet beabsichtigt. In diesem Fall darf man auch freiwillige Gebete verrichten. Also, wenn ich nun Russel mache und muss ich danach nochmal Wudu machen? Oder nicht? Die Sunna, wie wir sehen werden beim Russel, ist ja, dass man sowieso Wudu macht. Ja, das ist die Sunna. Aber gehen wir mal davon aus, man wäscht sich jetzt, man macht Russel nicht nach der Sunna, sondern, das ist die Sunna, das ist keine Pflicht. Also es ist die Sunna, dass man Wudu macht und danach sich ganz wäscht. Aber stellen wir uns vor, ein Mensch möchte einfach sich mal duschen, mit der Absicht natürlich die Hadath aufzuheben, ja. Hat er damit auch implizit Wudu am Ende oder nicht? Da haben sich die Gelehrten auch nicht geeinigt. Einige sagen ja, die anderen sagen nein. Die richtige Ansicht ist, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wenn man den größeren Zustand der Unreinheit beabsichtigt hat, also aufzuheben, und den ganzen Körper gewaschen hat, inklusive die Ohren und so weiter, auch richtig gewaschen hat. Ja, also nicht nur von außen duschen und das war, sondern Mund gespült hat dabei, die Nase gereinigt dabei, die Ohren gereinigt dabei. Wenn man so sich gewaschen hat und mit der Absicht, den größeren Zustand der Unreinheit aufzuheben, dann hat man auch implizit Wudu. Man muss danach nicht nochmal separat einen Wudu machen. Warum? Wiederum, du hast den großen Topf, Al-Russel, und der kleine Topf, Al-Wudu, ist immer dabei, im Set. Ja? Das bedeutet, die Reihenfolge des Wudu hier ist nicht ausschlaggebend. Warum? Weil du den großen Zustand der Unreinheit schon beseitigt hast. Du hast den großen Topf weggenommen. Der kleine Topf ist ja mit drin. Ja? Wenn man aber Russel gemacht hat und den Mund nicht gewaschen hat, ja, weil Russel normalerweise, du wäschst ja alles, was außen ist, nicht innen, ja, dann sollte man Wudu machen. Dann sollte man Wudu machen, wie gesagt, wieder um diesen Meinungsunterschieden aus dem Weg zu gehen. Ja. Am besten ist natürlich was? Die Sunna befolgen. Also Russel so zu verrichten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es getan hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat was getan? Er hat zuerst einmal Istinja gemacht, das bedeutet das Geschlechtsteil gewaschen, dann hat er seine Hände gewaschen, dann hat Rasul sallallahu alaihi wasallam den Wudu vollzogen und dann hat nach dem Wudu, ohne die Füße zu waschen oder auch schon die Füße zu waschen, beides ist möglich. Danach hat er seinen Kopf dreimal gewaschen. Und danach hat er seine rechte Hälfte, Körperhälfte und danach seine linke Körperhälfte gewaschen. Und das war Al-Ghusl. Wenn du das so machst, dann hast du natürlich Wudu sowieso. Ja, da bist du immer auf der richtigen Seite. Ein weiterer Fall ist, man beabsichtigt ein freiwilliges Gebet wie Duha. Was ist Duha-Gebet? Ja? Genau. Und ganz genau wann? Von wann? Also, wenn die Sonne komplett aufgegangen ist. Das heißt ungefähr wie lange? So ungefähr eine Viertelstunde. Qaida Rumh ist ein Bogen. Also wenn du einen Bogen drauf auf die Erde legst, ja, und dann guckst du, dass die Sonne oben drüber ist. Ja? Das ist ungefähr Pi mal Daumen eine Viertelstunde, 20 Minuten. Dann da ab dann nach was? Nach dem Sonnenaufgang. Dann darf man Duha beten. Ja? Und Sunnah, Rasul sallallahu alaihi wasallam hat 8 gebetet, man kann auch 2 beten. Auf jeden Fall, wenn man Duha betet, das sind was für ein Gebet? Das ist ein freiwilliges Gebet. Oder etwas, das hierarchisch betrachtet noch weiter unten liegt. Also unter dem Duha-Gebet. Wie den Wudu, um den Koran anfassen zu dürfen. In diesem Fall darf man mit diesem Wudu nach manchen Gelehrten kein Fardgebet verrichten, aber gemäß der richtigen Ansicht unter ihnen andere freiwillige Gebet. Also das hatte ich ja vorhin erwähnt, ja, dass man mit einem Wudu eben freiwillige Gebete beten kann, oder auch Pflicht. Führt man den Wudu durch, um den Koran anfassen zu dürfen, dürfte man mit diesem Wudu kein freiwilliges Gebet verrichten. Das ist wieder alles eine Wiederholung. All dies ist auf der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgebaut, dass jeder das erhält, was er beabsichtigt hat. Die zweite und richtigere Ansicht besagt, dass man sowohl mit einem freiwilligen Wudu als auch mit dem Wudu für ein freiwilliges Gebet auch Pflichtgebete verrichten darf und alles andere, wofür man den Wudu benötigt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Wenn jemand von euch muhdith, was ist muhdith? Also er hat was? Ein hadith. Also er hat einen Zustand der Unreinheit. Wenn jemand von euch muhdith geworden ist, nimmt Allah dessen Gebet nicht an, bis er den Wudu durchgeführt hat. Und Wudu ist hier allgemein, also er hat nicht gesagt, was für ein Wudu. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat in diesem Hadith in der Hinsicht keinen Unterschied gemacht, wofür man den Wudu letztendlich durchgeführt hat, sondern er hat gesagt, Wudu. Ja. Zusammengefasst, sollte man einfach immer den Wudu mit der Absicht vollziehen, komplett rein zu sein. Oder auch Al-Ghusl, komplett rein zu sein. Denn in diesem Fall darf man alle Ibadah verrichten, für die der Wudu vorausgesetzt wird. Sollte jemand den Wudu aus mehreren Gründen durchführen müssen, wie jemand, der vom Schlaf aufgestanden ist, sollte man Wudu machen, und seine Notdurft verrichtet hat, muss man Wudu machen, so genügt ein einmaliger Wudu. Das heißt, wenn ich mehrere Gründe habe für den Wudu, ja, man ist mehrere Male auf die Toilette gegangen, muss ich dann so oft, wie ich auf die Toilette gegangen bin, Wudu machen? Alhamdulillah, das müssen wir nicht machen. Sondern man macht einen Wudu, egal wie viele Gründe für den Wudu vorher verursacht wurden oder existiert haben. Ja? Und das gleiche gilt für Al-Ghusl. Egal wie oft man einen Grund hatte, Al-Ghusl zu machen, danach, um die Janabe aufzuheben, macht man einen einzigen Ghusl. Der nächste Punkt bei der Niyya ist, wann fasst man die Niyya? Hier ist es wichtig, es gibt einen Begriff, den nennt man Istishab. Istishab, also begleiten, dass man weiterführt. Das heißt, dass man die Niyya nicht unterbricht. Ja? Das heißt, am Anfang der Ibadah muss man die Niyya fassen, aber man darf diese Niyya dann nicht mehr unterbrechen oder gar ändern, sondern man muss sie weiterführen bis zum Schluss. Ja? Wenn zum Beispiel jemand fastet, er hat die Niyya, ich möchte fasten. Und er hat nichts gegessen am Tag. Und dann irgendwann mal sagt er, ich habe keine Lust mehr zu fasten. Ich faste nicht mehr. Er hat diese Niyya beabsichtigt. Obwohl er nichts gegessen hat, ist sein Fasten nun unterbrochen und ungültig. Warum? Weil er beabsichtigt hat, die Niyya zu unterbrechen. Er will nicht mehr weiter fasten. Ja? Und deswegen muss man auf die Niyya achten, dass man diese Niyya nicht unterbricht, dass man diese Niyya nicht also negiert. Also, dass man sagt, ich möchte nicht mehr, also diese Absicht weiterführen. Da die Niyya ein Schart-Bedingung ist, muss sie spätestens bei Beginn der Gesichtswaschung gefasst werden. Allgemein bei allen Ibadat. Zu Beginn der Ibadah muss ich die Niyya gehabt haben. Außer bei was? Beim freiwilligen Fasten. Beim freiwilligen Fasten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es getan hat, ging er einmal nach Hause am Tag und er fragte, ob es Essen gibt. Dann sagte man ihm nein. Dann hat er die Niyya gefasst zu fasten. Das geht bei freiwilligem Fasten nur. Einige Ulama sagten, das gilt nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, nur er darf das. Aber die richtige Ansicht ist, das gilt für alle Menschen. Denn es gibt keinen Anzeichen, keinen Beleg dafür, dass es nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam gilt. Ansonsten bei den Ibadat muss die Niyya am Anfang sein. Am Anfang der Ibadat. Also hier spätestens bei Beginn der Gesichtswaschung gefasst werden. Denn die Gesichtswaschung stellt den ersten Rücken dar des Wudu. Sie darf auch kurz vor Beginn des Wudu gefasst werden. Danach darf keine lange Zeit verstreichen. Um die vollkommene Belohnung zu erhalten, genügt es, den Wudu bei Beginn der ersten Sunna-Handlung, nämlich das Waschen der Hände bis zum Handgelenk, zu beabsichtigen. Denn das Waschen der Hände zum Handgelenk, ist das ein Rücken? Eine Säule des Wudu? Nein, es ist keine Säule des Wudu. Sondern Wudu, die Säule des Wudu, die erste Säule ist was? Das Gesicht. Und Mund und Nase gehören zum Gesicht. Mund und Nase gehören zum Gesicht. Beabsichtigt man hingegen erst ab der Gesichtswaschung, wird man offensichtlich für die Sunna-Handlung vorher nicht belohnt. Das heißt, ich habe angefangen, meine Hände zu waschen, einmal, zweimal, dreimal. Ich habe aber keine Niyya gefasst. Was machst du denn da? Ach, barakallahu fik, ich mache ja Wudu. Weil er war mit dem Gedanken woanders. Bekommt er Belohnung für das Waschen der Hände? Nicht. Warum? Weil er es nicht beabsichtigt hat. Er hat es erst jetzt beabsichtigt. Jetzt wäscht er seinen Mund, die Nase und sein Gesicht. Also bekommt er die Belohnung erst ab hier. Ist sein Wudu gültig noch? Ja, warum? Weil er früh genug die Absicht gefasst hat, denn er hat die Absicht bei der ersten Säule, und das ist das Gesicht, gefasst. Kommt jetzt jemand und macht Wudu, ja, wäscht seine Hände, er denkt an, was weiß ich, irgendein Fußballspiel oder an irgendetwas anderes und wäscht sein Gesicht und kommt jemand, was machst du denn? Oh, Subhanallah. Ich mache ja Wudu. So, und jetzt macht er nach dem Gesicht was? Was wäscht er nach dem Gesicht? Die Arme. Ja, ich mache jetzt Wudu. Jetzt erst hat er begonnen, die Niyya zu fassen. Was sagen wir dem? Du darfst von vorne anfangen. Du musst von vorne anfangen. Ja, warum denn? Ich habe ja mein Gesicht gewaschen. Aber du hast damals, was heißt damals, zu diesem Zeitpunkt, als du dein Gesicht gewaschen hast, noch keine Niyya gefasst. Und deswegen eine Niyya ist etwas sehr, sehr Präzises und da muss man immer diesen Punkt beachten. Die Niyya während des gesamten Wudu beibehalten, das ist dieses Istishab, was ich erzählt habe. Das heißt, ich darf die Niyya während dem Wudu oder während der Ibadah allgemein nicht abbrechen, sondern ich muss immer weitermachen. Hiernach muss man sich muss man sie sich nicht während des gesamten Wudu vergegenwärtigen, sondern es genügt, sie am Anfang zu fassen und im Laufe des Wudu nicht mehr zu ändern. Das ist das Wichtige. Man muss jetzt nicht die ganze Zeit, ich mach Wudu, nicht so. Ja? Sondern wichtig dabei ist, dass ich nicht beabsichtige, ne, ich will doch kein Wudu machen. Denn dann, damit ist mein Wudu ungültig. Denn ich habe die Absicht gebrochen, unterbrochen, ich habe sie geändert. Und dann kommen wir zu einer wichtigen Sache, die bei vielen Menschen vertreten ist und verbreitet ist, und zwar das Aussprechen der Nähe. Die Nähe wird grundsätzlich nie ausgesprochen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Nähe nie ausgesprochen, außer wann? Bei der Pilgerfahrt. Außer bei der Pilgerfahrt, da wird man, da spricht man die Nähe aus, eben was man machen möchte. Das Aussprechen der Niyya vor dem Wudu ist eine Bid'ah. Was ist Bid'ah? Also eine Erneuerung. Etwas, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam so nie getan hat. Und was die Gefährten nie getan haben. Und was im Islam überhaupt unbekannt ist. Was andere eingeführt haben. Was also nicht zum Islam gehört. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Wer etwas tut, was wir nicht befohlen haben, dessen Tat ist ungültig. Das ist also An-Niyyah. Fassen wir nochmal die Voraussetzung zusammen bis jetzt. Wir hatten was? Al-Islam, Al-Aql, Al-Bulugh, An-Niyyah. Die nächste Voraussetzung für Al-Wudu ist Tahur-Wasser. Was war denn nochmal Tahur-Wasser? Reines Wasser. Reines und rein. Genau. Tahur ist nicht nur an sich rein, sondern auch noch reinigend. Milch ist ja rein. Darf ich mit Milch waschen? Nein, Milch ist nicht reinigend. Also Tahur ist an sich rein und es ist reinigend. Was waren das für Wasserarten? Nee, welche Formen gibt es denn? Meereswasser, Regenwasser, Quellwasser. Flüsse und Bäche, Eis und Schnee, also Schnee und Eis ist dasselbe, Hagel, weiter, Brunnenwasser, ja, das sind die Arten des Wassers, wobei beim Schnee die Voraussetzung ist, dass es fließt, denn man muss sich waschen und waschen, von Waschen redet man erst, wenn Wasser über den Körper fließt, wenn es aber fest ist und du kratzt dich mit dem Schnee, dann ist das kein Waschen. Ja, es muss also fließen. Also das verwendete Wasser muss Tahur sein. Tahir oder Najis Wasser darf nicht verwendet werden. Was war Tahir? Nicht irgendwie was anders. Tahir Wasser haben wir gesagt, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, gibt es so nicht. Ja? Sondern mit Tahir Wasser ist das Wasser, die Flüssigkeit gemeint, die nicht mehr Wasser genannt wird, weil sie sich in der Farbe oder im Geschmack oder im Geruch geändert hat. Ich habe Wasser und jetzt gieße ich so viel Tee rein, bis es nicht mehr Wasser heißt, sondern Tee. Es heißt ja nicht mehr Wasser. Die Fuqaha reden von Tahir, wie die Hanabila und Malikiya und andere. Aber richtiger ist zu sagen, das ist Tee, das ist ja kein Kaffee, das ist ja kein Wasser mehr. Oder wenn es Kaffee ist, ich nenne das Kaffee. Ja, das nenne ich verdünnte Milch. Ich nenne es nicht mehr Wasser. Oder Najis. Was ist Najis? Unrein. Also wenn das Wasser sich geändert hat durch eine Unreinheit. Übrig gebliebenes Wasser nach dem Wudu. Das heißt, dass das Wasser, das vom Körper fällt, diese Tropfen, sagen wir haben einen Behälter. Oder ich habe zwei Behälter. In einem Behälter ist das Wasser. Ja, daraus schöpfe ich dieses Wasser, nehme ich dieses Wasser. Und ich habe ein anderes Behälter, dort fällt das Wasser, das an meinem Körper war. Was ist mit dieser Art von Wasser? Das übrig gebliebene Wasser einer Person, die aus einem Eimer Wasser für den Wudu geschöpft hat, ist weiterhin Tahur. Solange sich nicht eine der drei Eigenschaften, Geschmack, Farbe, Geruch, verändert haben. Das Wasser ist unter Übereinkunft mindestens Tahir, Anders ist es der Fall, wenn ein Nicht-Muslim Wasser schöpft. Also, noch einmal zu diesem Bild. Es geht also nicht um das Wasser, das vom Körper fällt, sondern das Wasser, das in diesem Eimer übrig geblieben ist, also Al-Asur oder Al-Asar. Das übrig gebliebene Wasser ist auch Tahir. Tahur, Afwan. Tahur, warum? Weil es immer noch Wasser ist. Die Tatsache, dass ich meine Hand reingelegt habe, führt nicht dazu, dass dieses Wasser in diesem Eimer unrein ist. Also haben wir zwei Arten nun von Wasser. Das übrig gebliebene im Eimer nennt man, also Su'r oder Asar. Und das Wasser, das runtergefällt, nennt man Al-Ma'ul Musta'mal. Beide Arten des Wassers sind reinigend. Denn es gibt einige Fuqaha wie die Hanabila, die gesagt haben, nein, es ist nicht mehr rein. Dadurch, dass du es benutzt hast, wird es nicht mehr rein, aber es gibt keinen Beleg für diese Ansicht. Die Mehrheit der Gelehrten, und dies ist die bevorzugte Ansicht, betrachtet solch ein Wasser immer noch mindestens als Tahir. Die richtige Ansicht ist aber, dass es Tahur ist, wie es Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah und andere wie ibn Uthaymin gesagt haben. Denn um zu sagen, es ist Tahir, nicht Tahur, Tahir bedeutet was? Du kannst gerne trinken, darfst aber kein Wudu machen. Das bedarf einen Beleg. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte Wudu gemacht und die Sahaba haben sich regelrecht gestritten nach diesem übrig gebliebenen Wasser des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Erlaubtes Wasser. Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass gestohlenes Wasser auch nicht verwendet werden darf. Dadurch würde der Wudu nicht angenommen. Die richtige Ansicht ist allerdings, dass das Verbot sich auf den Diebstahl bezieht und nicht auf die Vollziehung des Wudu mit solchem Wasser und somit ist der Wudu an sich gültig. Das heißt, wenn ich Wasser habe, das ich geklaut hätte, dann ist das natürlich eine Sünde, das Klauen an sich. Aber wird das Wasser dadurch unrein? Wird's nicht. Also kann ich damit Wudu machen. Ja? Also alles in die richtige Schublade dann. Das Wasser muss an die bestimmten Stellen gelangen können. Das ist nun die nächste Voraussetzung. Also wir wiederholen. Wir haben Al-Islam, Al-Aql, Al-Bulugh, Al-Niyya. Was haben wir noch? Dass Wasser Tahur ist. Und jetzt haben wir noch eine Voraussetzung. Und zwar, dass das Wasser an die bestimmten Stellen gelangen kann. Das bedeutet, man muss alles entfernen vom Körper. Alles entfernen vom Körper, was daran hindert, das Wasser daran hindert, die Haut anzufassen. Wie zum Beispiel Nagellack. Wie zum Beispiel einige Sorten von Gel. Es gibt Sorten von Gel, die sind wasserdicht. Das bedeutet, das Wasser gelangt nicht an die Haare selbst. Und beim Nagellack ist es ja sowieso. Und das gilt auch für einige Sorten der Verzierungen an der Hand, was Frauen sehr gerne machen, ja? Nun nicht in Deutschland, aber in islamischen Ländern gibt es ja neben der Henna, dann neben dieser Form, was nicht wasserdicht ist, ja? Gibt es eine andere Form, die schwarz ist, weiß nicht, ob ihr die kennt oder nicht, bei uns nennt man die Hargus. Auf jeden Fall. Und was sagt ihr? Tarf al-Hargus? Bel-Aswad, ma tarf. Wie soll hin? Das heißt Tattoo. Ja gut, Tattoo ist ja wieder was anderes. Das ist ja mit... Auf jeden Fall, das ist eine Substanz. Das ist eine Substanz. Wie die Hinne, die auf die Hand oder die Füße gemacht wird, als Verzierung. Ja? Aber das Problem dabei ist, dass diese Substanz wasserdicht ist. Und die bleibt an der Hand. Die geht nicht sofort. Du kannst nicht einen Nagellackentferner nehmen und das wegmachen. Ja? Das heißt, die Frau könnte sich damit nur verzieren, wenn sie nicht beten muss. Also nur, wenn sie ihre Tage hat. Aber wenn sie beten muss, kann sie das nicht mehr machen. Das heißt, auf jeden Fall, ob das nun Gel, Nagellack oder irgendetwas anderes ist, oder eine Art der Schminke, Es gibt viele Frauen zum Beispiel, bei Feiern, Hochzeitsfeiern zum Beispiel, und die Hochzeitsfeier geht ja nicht 5 Minuten bei vielen, ja, sondern mehrere Stunden. Und dann muss die Braut sich schminken, und die Schminke ist natürlich auch wasserdicht. Ja. Und was ist, wenn sie jetzt Wudu machen muss? Ja, dann hat sie ein Problem. Weil sie kann ja nicht Tayammum machen. Sagen, ja, Entschuldigung, ich mache jetzt Tayammum. Mashallah, viel Fiqh. Ja. Ich muss jetzt Tayammum machen, weil ich geschminkt bin. Nee, nee, Schminke weg, Wudu, dann wieder Schminke drauf. Ja, ich war doch jetzt 4 Stunden bei der Friseurin, um die Schminke drauf zu machen. Soll ich die jetzt wieder wegmachen? Dann organisiere deinen Tag so, dass du eben nach dem Gebet die Schminke hast oder dass du dein Wudu immer noch hast. Ja? Aber wie gesagt, allgemein, ob das nun jetzt die Männer oder die Frauen sind, alles, was dazu führt, dass das Wasser nicht an die Haare oder nicht an die Fingernägel oder nicht an die Haut kommt, muss beseitigt werden für den Wudu. Also, damit der Wudu ordnungsgemäß verrichtet werden kann, muss das Wasser an die entsprechenden Teile gelangen können. Man darf zum Beispiel keine wasserabweisenden Stoffe wie Wachs, Lack, Sekundenkleber, Nagellack oder andere Stoffe auf der Haut bzw. auf dem Fingernagel haben. Konnte man diese Stoffe nicht entfernen, macht man an jenen Stellen Messe. Konnte man nicht, weil es nicht anders geht, nicht weil man das vorprogrammiert hat. Ja, ich weiß ganz genau, das geht nicht weg, aber ich mache es aber trotzdem. Ja, dann hat man natürlich ein Problem. Das waren also die Voraussetzungen des Wudu. Also die Punkte, die beachtet werden müssen, noch bevor man Al-Wudu überhaupt beginnt. Danach kommen, inshallah, die Arkan, also die Säulen des Gebets, die Säulen des Wudu, die Bestandteile der rituellen Waschung. Das machen wir inshallah das nächste Mal, die Arkan des Wudu, also die Säulen des Wudu. Sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.